Heinz Budemeier und Jürgen Struve haben ein Buch rausgegeben, Die unhörbare Suggestion, Verlag Urachhaus. Er schreibt zum Beispiel Folgendes über den Infraschallbereich. In einer Untersuchung von Felix Zimmermann heißt es, die Popmusik arbeitet mit extrem tiefen Frequenzen, bis zu 14 Hertz herunter, welche unter der Hörgrenze von ca. 30 Hertz liegt. Der Hörer wird in seinen Eingeweiden geschüttelt, in seinen Leib versenkt und gefesselt. Testpersonen haben gezeigt, dass der Beat gepaart mit den starken Basstönen bei sehr hoher Lautstärke den Leib so stark ergreift, dass ein sexueller Orgasmus stattfinden könnte. Der Insulinspiegel sinkt drastisch ab. Folge davon ist ein Willenszusammenbruch und der Fall aller moralischen Schranken. In der Popmusik werden durch den Computer gesteuert Ultraschallfrequenzen in den Sound gemischt, welche über die Hörgrenze des Menschen liegen. Also etwa 17 bis 29 Kilohertz gibt er an. Koch schreibt darüber auch, das löst also Menschen im Gehirn eine Droge aus. Die Leute werden high dann, ja, und sie werden auch mit der Zeit drogensüchtig, weil sie immer mehr davon wollen dann. Durch Musik, interessant, ne? Dies zeigt bei Testpersonen Reaktionen, welche mit denen von Morphiumspritzen vergleichbar sind. Es ruft ein gewisses Wohlbefinden sowie Überwachheit hervor, führt aber zum Verlust der Leibeskontrolle. Zu den akustischen Mitteln kommt häufig noch die Beeinflussung durch Lichtwirkungen, wobei mit Stroboskoplicht in schneller Folge blitzende Lampen gearbeitet wird. Die Wirkung erreichten, je nach Kürze der verwendeten Lichtblitze, vom Verlust des tiefen Sehens bis zum Verlust der Selbstkontrolle. Insgesamt ergibt sich für die Diskothek eine Situation, die Zimmermann folgendermaßen charakterisiert. Die Disco erzeugt mit ihren Mitteln eine Atmosphäre der totalen Toleranz. Bewusstsein und Selbstkontrolle werden zerstört. Interessant. Totale Toleranz. Wir haben ja auch heute im geistigen Bereich bei uns, sich mal umhören, auch in christlichen Gemeinden, die Diktatur der Toleranz. Ich sage mal, die Diktatur der Toleranz. Du musst alles dulden. Was Absolutes gibt es nicht mehr. Ist alles relativ. Hemmungen werden abgelegt. Wirklich seelischer Kontakt zwischen den Tänzern kann sich gar nicht aufbauen. Jeder wird in seinen eigenen Leib hineingepresst durch die Musik. Will sich aber selber möglichst stark empfinden. Wenn man die Tänzer beobachtet, hat man den Eindruck, jeder habe eine Glasglocke über sich gestülpt und rufe innerhalb dauernd, ich, ich, ich. Die Disco ist der Ort des Nihilismus und der Selbstbefriedigung. Er schreibt dann noch was über Entstehung und Wurzeln, das schenken wir uns mal. Da mache ich dann noch akustische Beispiele dazu in den nächsten Stunden, die wir noch haben. Noch einmal Bestätigung dessen, was gesagt wird. Im 16.07. diesen Jahres, nee, vorigen Jahres, wir haben ja 98, stand in der Zeitung im Landkreis Tübingen Folgendes. Medizin, gefährliche Lichtblitze. Epilepsie durch Disco. Stroboskopblitze in Diskotheken können Epilepsie auslösen. Bisher gingen Ärzte davon aus, dass das Lichtgewitter rufe lediglich bei Epileptikern Anfälle hervor. Jetzt ist klar, es kann weit mehr treffen. Göppingen. Der Göppinger Chefarzt und Tübinger Professor Friedrich Schumm hat in jüngster Zeit 4 Fälle behandelt, die sich gleichen. Die jungen Frauen zwischen 17 und 22 Jahren alt seien kerngesund gewesen. Nach Dauerlichtblitz in Diskotheken und auf einem Stadtfest spielten ihre Gehirne nicht mehr mit. Sie erlitten epileptische Anfälle. Aggressives Stroboskoplicht war der Auslöser, ist sich Schumann sicher. Bisher waren Ärzte davon ausgegangen, lediglich Epileptiker sollten zu zuckende Lichter meiden. Doch nach Schumms Angaben kann es jeden treffen, der die genetische Veranlagung dafür besitzt. Das sind 5% der Bevölkerung, weit mehr als bisher angenommen. Diese Zahlen seien erst am vergangenen Wochenende auf einem Fachsymposium in Göppingen von internationalen Experten diskutiert worden, so sagt Schumm. Meist bricht die Krankheit nie aus, außer dies wird beispielsweise durch Lichtblitze provoziert. Die Experten gehen von einer hohen Dunkelziffer aus. Entweder würde ein Anfall nicht als solcher erkannt oder aus Scham verschwiegen. Denn die Epilepsie, die Krankheit, die sie in Krämpfen und Bewusstseinslosigkeit äußert, sei in der Gesellschaft immer noch wenig akzeptiert, sagt der Wissenschaftler. Ein anderes Beispiel, es ist vor kurzem erschienen, 18. Dezember. Krampfende Kinder nach Film heißt es da. Nach einem Zeichentrickfilm im japanischen Fernsehen sind 729 Kinder mit Symptomen einer epileptischen Anfalls ins Krankenhaus gebracht worden. Tokio. Ein grelles Blitzlichtgewitter in einem japanischen Zeichentrickfilm hat bei 729 jungen Fernsehguckern Krämpfe, Sehstörungen und Schwindelanfälle ausgelöst. Fernsehguckern. Schuld war nach Ansicht von Ärzten, Psychologen und Trickfilmern insbesondere eine Szene in der TV-Serie Pokémon. Beim Kampf zwischen den Helden des Streifens explodierte eine sogenannte Impfbombe, um einen Computervirus zu vernichten. Die Zuschauer wurden mit kurzen Lichtblitzen bombardiert, die durch unheimlich schnelle Wechsel zwischen Rot und Blau. Interessant, wer die Frequenzen von Licht weiß, wird sich dafür sehr interessieren. 54 Mal in 5 Sekunden erzeugt wurden einige Zuschauer, einige Zuschauer fühlten sich, als hätten sie direkt in gleißendes Sonnenlicht geblickt. Ich war geschockt, als ich sah, wie meine Tochter das Bewusstsein verlor, sagt ein Vater. Sie begann erst wieder zu atmen, als ich ihr auf den Rücken klopfte, sagte eine Mutter am Mittwoch. Ein anderer Mutter griff bei ihrem Sohn zur Herzmassage. Ein Kind konnte nach Angaben von Ärzten sich nicht erinnern, den Trickfilm gesehen zu haben. Die Kinder von Jugendlichen hätten möglicherweise epileptische Anfälle erlitten, sagte eine Psychiaterin, Rick Kayama. Sie sprach auch von der Möglichkeit einer Massenhysterie, weil die jungen Leute glaubten, sie hätten den Film im Kreis anderer verfolgt. Bei einem 11-jährigen Mädchen waren die Folgen so ernst, dass sie auf eine Intensivstation gebracht werden musste. Bei einer 5-jährigen stellten die Ärzte zwischenzeitlich einen ernsten Zustand fest. 210 Kinder und Jugendliche mussten ins Krankenhaus bleiben. Der Produzent der Serie sagte, solche Effekte seien allgemein gebräuchlich in Trickfilmen, um den Eindruck von hohem Tempo zu erzeugen. Die Symptome sind Fachleuten bekannt. Die Häufigkeit der Fälle, aber nach der Ausstrahlung am Dienstagabend, Ortszeit im kommerziellen TV Tokio, gibt ihnen Rätsel auf, die vor allem bei 3- bis 23-jährigen ungemein populäre Serie Pokémon läuft wöchentlich schon seit April, ohne dass solche Symptome bislang bekannt wurden. Einen ähnlichen Zwischenfall allerdings mit nur 4 betroffenen Kindern verzeichnete im März das öffentlich-rechtliche Fernsehen im NHK, ebenfalls bei der Ausstrahlung eines Zeichentrickfilms. Hier steht 54 Mal in 5 Sekunden Wechsel zwischen Rot und Blau. Wenn Sie es mal rechnen, in einer Sekunde sind das 10,8 Schwingungen, 10,8 Hertz. Das ist genau die Frequenz der Gehirnwellen. Die liegt bei etwa bei 11 Hertz. Ja? 11 Hertz, 12, 13 und so weiter, unterschiedlich, ja. Das heißt, es werden hier nichts weiter als die Gehirnwellen synchronisieren. Ich werde Ihnen nächstes Mal Lichtbilder zeigen, wie das auf dem Bild aussieht, wenn die Gehirnwellen synchronisiert werden. Ja? Wie die alle synchronisiert werden. Das heißt, alle Teile des Gehirns schwingen jetzt in Phase, werden synchronisiert. Die haben nämlich sonst Eigenschwingungen, die Amplitude ist anders, die Phase ist anders, ganz individuell. Und jetzt werden die alle synchronisiert. Und das gibt epileptischen Anfall. Das ist medizinisch genau untersucht worden. Da wäre noch zu nennen ein sehr zu empfehlendes Buch von Horst Neumann, eine Dissertation, noch gar nicht so lange auf dem Markt. Die religiöse Subkultur der Musik- und Disco-Szene, eine Analyse und theologische Bewertung ihrer religiösen Wurzeln, ihres gegenwärtigen Erscheinungsbildes und ihrer faszinierenden Wirkung. Das Buch ist mir erst ziemlich spät in die Hände gekommen. Er hat darin natürlich auch sehr viele Argumente angeführt aus der Neurologie, also aus der Musiktherapie, aus der Musikpsychologie, hat das gesammelt und hat die Aussagen damit hineingebracht, damit man sich auch objektiv ein Bild machen kann. Es geht ja immer wieder darum, ich wiederhole das nochmal, dass wir davon wegkommen müssen, zu glauben, Musik sei nur Geschmackssache. Natürlich ist es auch Geschmackssache. Aber es gibt eben, wie gesagt, gewisse objektive Wirkungsmerkmale musikalischer Musikstrukturen, die in der empirisch-wissenschaftlichen Forschung hinreichend erforscht sind, dass man sagen kann, dass eine gewisse Musik immer in der gleichen Richtung zumindest wirkt auf die Menschen. Und darum geht es, das jetzt herauszubekommen, aufgrund von objektiven Aussagen darüber. Er schreibt zum Beispiel über diese ganze Disco-Szene, Oft recht kostspielige Lautsprecheraggregate ermöglichen Klangverstärkung über die Schmerzgrenze hinaus. Damit wird die Reizerhöhung zur brutalen akustischen Überwältigung. Die Musik, in Anführungsstrichen, zu einem Lärm, der jede andere deutliche Äußerung, etwa ein Gespräch beim Tanz, unerbittlich unterbindet. Die Ausgangsleistung der Verstärker und Lautsprecher lässt den Beat in den Ohren dröhnen, macht ihn auch auf der Haut spürbar. Der akustische Reiz wird zur Berührungssuggestion. Diese wirkt direkt auf das Vegetarium und beeinflusst, ob man will oder nicht, das menschliche Empfinden und Verhalten. Doppelpunkt, das sagt einer. Im Beatkeller übt die mit 65 Phon gespielte Musik Wirkungen aufs Vegetarium. Das Vegetarium ist, wie Sie wissen, das Nervenzentrum, das wir nicht willentlich beeinflussen können, sondern das unterbewusst funktioniert, ohne dass wir es willentlich beeinflussen können. Es reguliert Stoffwechsel, Blutdruck, Herz und so weiter. Peristalsis, also Darmtätigkeit und dergleichen, und ist eng verbunden mit dem sogenannten limbischen System. Das ist ein Gehirnsubstrat, gewissermaßen, ja, wie soll ich sagen, das physiologische Substrat, das die Schaltstelle darstellt zwischen dem körperlichen und dem seelischen Bereich des Menschen. Ja. Ist also im Bereich des Gefühlslebens besonders beteiligt im Nervensystem. Wir werden darüber noch hören, über die wissenschaftlichen Aussagen. Das so erreichte Involvement entspricht einer Stresssituation, die jeden Rauschzustand begleitet und unter Ausschaltung der normalen, rational gestörten Verhaltensweisen in unkontrollierter Ekstase zu ungeahnter Aggressivität, ja sogar zu einem Kreislaufkollaps kann das führen. Wie Versuchsreihen der Göttinger Abteilung des Max-Planck-Instituts für Hirnforschung gezeigt haben, sind solche Anfälle darauf zurückzuführen, dass Beatmusik unter Umständen den Herzrhythmus beeinflussen und eine vermehrte Ausschüttung des Nebennierenhormons Adrenalin als Ursache für einen Kreislaufkollaps bewirken kann. Ich sagte gestern bereits, dass man auch herausgefunden hat, dass wenn das Adrenalin zunimmt und nicht abgebaut wird, dass Adrenalin sich umwandelt in die körpereigene Droge Adrenochrom. Und Adrenochrom hat dieselbe Wirkung wie etwa LSD und Ähnliches. Ja, es ist eine Droge, die entsteht. Die Leute werden also dann süchtig und high. Die elektronisch potenzierte Musik mit automatisch erzeugter Tanzbewegung zielt zentral auf Herz und Kreislauf und beeinflusst die Gehirnfunktionen, indem die übergroße Lautstärke die vegetativen Reaktionen überdimensional vermehrt und den Hörnerv unmittelbar mit den vegetativen Zentren verbindet, ohne dass hierbei Großhirnrinde und psychische Reaktionen eingeschaltet sind, also Direktkontakt, ja, bei hohen Lautstärken. Wenn Stresshormone in Überdosis ausgeschüttet werden, können sogar Kodifizierungssubstanzen im Gehirn teilweise ausgelöscht werden, also Erinnerungen, woraus dann bleibende Wissenslücken entstehen können. So erklären sich die in der Disco beobachteten Verhaltensänderungen, die angesichts des Entwicklungsprozesses eines Heranwachsenden in die Nähe einer äußerst gefährlichen Gespaltenheit der Person führen und die Ich-Werdung infolge einer Segmentierung seines Daseins verhindern. Dabei führt die Ausschaltung des Gehirns zur Verselbstständigung des sexuellen Verhaltens mit einem punktuellen, nur körperbezogenen Hingabe ohne seelische Beziehung. Die elektronisch überwältigende Einvernahme verdankt ihre Wirkungsmöglichkeit auch der narzisstischen Lust zur Regression auf frühere Kindheitsphasen, die jedoch nicht möglich sein würde, wenn sich diese archaisch naiven Melodiegestalten nicht mit der übermäßigen Lautstärke verbänden, wenn sie nicht in überwältigender Klangfülle präsentiert würden. So aber in der Gestalt des überdimensionierten Kinderliedes, in Anführungsstriche, entsprechen sie ziemlich genau der Situation des Pubertierenden. Dabei wird das Kinderlied, in Anführungsstriche, zusätzlich mithilfe des Instrumentalarrangements zu einem beeindruckenden Klangmonstrum aufgebläht, Häufig werden zusätzlich noch Gesangschöre einmontiert und schließlich wird das Ganze noch durch Hall und Echo sowie andere elektronische Effekte in geradezu fantastische Dimensionen erweitert. Doppelpunkt, das Kind erstarkt zum Gott. Aber es bleibt Kind und wird in der Regression festgehalten. Sie erinnern sich, dass genau das in etwa gesagt hat der Rockmusikprofi Jimi Hendrix. Wie hat er noch gesagt? Hab's noch hier. Stimmungen entstehen gerade durch Musik, weil die Musik selbst eine seelische Angelegenheit ist. Im gleichen Interview betonte er auch, man hypnotisiert die Leute und bringt es so fertig, dass sie in ihren ursprünglichen Zustand zurückkehren. Das ist diese regressive Zustand, diese orale Kindheitsetappe, nicht, die jeder mal durchgemacht hat. Einen Zustand, der durch und durch positiv ist, sagt er. Wie bei Kindern, die wie selbstverständlich auf Höhen leben. Und wenn man die Leute an ihrem schwächsten Punkt erwischt hat, dann kann man in ihr Unterbewusstsein alles predigen, was man will. Ein Musiker, der darin in dieser Art Verkündiger ist, benimmt sich dann wie ein Kind, das nicht lange genug von Erwachsenen geführt und in nicht ausreichendem Maße von seinen Erziehern geprägt wurde. Also Übereinstimmung auch bei den Ausführenden. Ne? Wir müssen also immer fragen, bei diesem Hintergrundwissen, was ich versuche Ihnen hier zu vermitteln, ist solche Musik für christliche Gemeinden tragbar? Kann man das paaren mit geistlichen Texten? Das ist immer die Hinterfragung. Deshalb versuche ich das mal jetzt von dieser Seite objektiver Messungen, ja, und verschiedene Aussagen aus verschiedenen Bereichen Ihnen so zu offerieren, dass Sie das immer hinterfragen. Noch ein letztes. Es gibt ein Buch, Die magische Trommel, von Mickey Hart. Ich habe die Bücher hier, wir können das auch mal einsehen. Wer war Mickey Hart? Trommeln und Rhythmusinstrumente aller Art waren seit vielen Jahren Mickey Harts Lebensinhalt. Als Schlagzeuger und als begeisterter Sammler. Aber erst ein Zufall öffnete ihm die Augen für das geheimnisvolle Wesen dieser ältesten Musikinstrumente der Erde. Mit akribischer Neugier begibt er sich auf die Suche nach dem spirituellen Geist des Rhythmus. Auf die Suche nach seinen Mythen und Legenden. Und sein Weg gerät zu einer abenteuerlichen, faszinierenden Reise zu den Quellen des Rhythmus und zum pulsierenden Grundmuster des Universums. Punkt. Kunstvoll verflochten mit Harts Entdeckungsreise ist die Geschichte seines persönlichen musikalischen Werdegangs. Er versteht sich selbst als das Erbe einer uralten Tradition, die ihre Anhänger in Trance versetzt und die Geister der Vergangenheit beschwört. Mit seiner Musik wird er als zum Bewahrer, der die transformierende Begegnung zwischen Musiker und Zuhörer lebendig werden lässt. Indem er die Etappen seiner Entwicklung als Schlagzeuger verfolgt, wird er unwillkürlich auch zum Chronisten der Gruppe Grateful Dead. Das ist die Rockgruppe, in der er gewirkt hat, die auch bei uns die Kultband der Flower Power Bewegung waren. Mickey Hart ist seit 25 Jahren Schlagzeuger der Grateful Dead, diese Gruppe, ja. Einer der ältesten und bekanntesten Rockgruppen der USA. Während seiner langen Laufbahn als Musiker hat er sich hingebungsvoll, voller Intensität mit dem Thema Rhythmus, seiner Herkunft und seinen Instrumenten beschäftigt. Co-Autor Jay Stevens wurde in den USA durch sein spektakuläres Buch über die Hippie-Kultur der späteren 60er Jahre bekannt. Friedrich Liebermann ist Professor der Musik in der Universität of California, Santa Cruz. Das sind die Mitherausgeber dieses Buches. Ich lese Ihnen einige Episoden vor. Ich sagte schon mal, um einer Sache auf den Grund zu geben, muss man immer zu den Quellen gehen. Hier ist eine Quelle. Er sagt zum Beispiel unter anderem, als Schlagzeuger lebe ich davon, eine bestimmte Art von Schwingungen zu erzeugen, eine bestimmte Art von Klang. Es gibt zwar Schlaginstrumente, die auf ganz bestimmte Töne gestimmt werden, doch die meisten Trommeln erzeugen einen Klang mit einem breiten Frequenzspektrum. Diese breite Streuung ist die Ursache dafür, dass die Energie des Trommelschlags viel schneller abnimmt als bei einem Ton, der sich in einem engen Frequenzbereich bewegt. Sie bewirkt dieselben speziellen, kurzen, harten Klang, der sich bestens dafür eignet, einen Rhythmus zu erzeugen. Das Gehirn nimmt diese Schwingung als Information wahr, sucht darin nach einem vertrauten Muster, findet keines und erklärt somit den Klang der Trommel zu Lärm. Drummer machen also Lärm, keine Töne. Wir sind die Erforscher, der interessantesten Eigenschaft von Lärm. Er schafft Rhythmus. Und unser Interesse richtet sich deshalb auf Rhythmus, weil er von einem vollkommen anderen Teil des Gehirns aufgenommen wird als Töne, Melodien oder Bedeutungen. Unser Gehirn ist darauf programmiert, nach Rhythmus zu suchen. Ich komme nochmal drauf zurück nachher, wegen des Frequenzspektrums. Ich weiß nie, wovon unser Publikum besessen ist, aber ich fühle die Wirkung, die es auf uns hat. Auf der Bühne kann man das spüren, wann es passiert. Das Einpendeln, das Gruppenerlebnis, nenne es wie du willst, ich kann es wahrnehmen, wenn sie sich einklinken. Ich fühle die Energie, die aus ihnen heraus donnert. Es geht um die Synchronisation vom Publikum und Rhythmusgruppe. Irgendwann klinken die sich ein und werden mitgependelt. Und dann hat man sie. Dein Geist schaltet ab, du urteilst vollkommen emotional, so sagt er, wenn man da drin ist. Deine Gefühle strömen durch deine Arme und Beine und aus der Trommel heraus. Du fühlst dich leicht, schwerelos, deine Arme sind wie Federn, du fliegst wie ein Vogel. Das ist sein Gefühl, wenn er so trommelt. Schamanen sind Trommler, sie sind Rhythmiker. Sie sind Meister der Trance, die etwas Grundlegendes über das Wesen der Trommel begriffen haben. Dem Schamanismus wird hingegen in neuerer Zeit die Aufmerksamkeit zuteil, die er verdient. In diesem Bereich ist Mircea Eliades Buch Schamanismus und archaische Ekstasetechnik die wissenschaftliche Bibel. Doch weit mehr verbreitet ist Michael Harnos The Way of the Shaman, ein Buch, das vielleicht den ersten Zugang zum Phänomen des Schamanismus eröffnet hat. Eliade, ist der Verfasser des ersten Buches, bezeichnet die Schamanen als Techniker der Ekstase. Er meint damit, dass sie Schamanentechniken entwickelten, um denen, die in esoterischen Bereiche des Bewusstseins vordringen können. Die modernen psychologischen Begrifflichkeit könnte man sie als Individuen bezeichnen, die Erfahrungen des Wachträumens, Hellsehens, Hellfühlens und des Verlassen des eigenen Körpers kennen. Alles das, was Stan Groove als außergewöhnliche Bewusstseinszustände beschreibt. Man könnte sich die Schamanen als Individuen vorstellen, die bewusst solche Zustände erreichen können und dann die Botschaften von dort in diese Realität mit zurückbringen. Das Wort Schamane aus der Kultur von Hirtenvölkern der asiatischen Steppen, wo es als Bezeichnung für jene Mitglieder des Stammes benutzt wird, denen es gelingt, in Trance zu geraten und somit der Welt der Geister in Verbindung zu treten. Von einem bedeutenden Fakt in Sachen Rhythmus jedoch hat die Wissenschaft sehr wohl Kenntnis, und zwar vom sogenannten Gesetz des Einpendelns. Dieses Gesetz, welches fundamentale Bedeutung für das Universum hat, wurde erstmals im Jahr 1665 von dem holländischen Wissenschaftler Christian Huygens entdeckt. Er war Physiker und Mathematiker, hat ein Buch geschrieben, Horologium Oscillatorum, die Pendeluhr. Er stellte fest, dass zwei nebeneinander stehende oder liegende Uhren innerhalb kürzester Zeit in folgender Übereinstimmung laufen, Einpendel. Wenn die Quellen zweier einander in ähnlichen Rhythmus sich in unmittelbarer Nähe, in räumlicher Nähe zueinander befinden, werden sie sich immer aufeinander einpendeln. Warum? Die erste Theorie hierzu ist die, dass die Natur nach Kriterien der Effektivität funktioniert und es weniger Energie kostet, im Einklang zu pulsieren, als im gegenläufigen Rhythmus. Soweit. Perkussion und Übergang. Bei unserem ersten Gespräch hatte ich Fred, mit dem ich ein Gespräch hatte, von mehreren Überzeugungen erzählt, dass Trommeln eng verknüpft sind mit Bewusstseinsveränderung. Wir haben die Aussagen auch gehört von dem Musikpsychologen, dass es Bewusstseinsveränderungen gibt durch gewisse Musikstrukturen. Das wird ja also auch gesagt. Und er hatte geantwortet, Perkussion und Übergang. Das war, wie sich herausstellte, die Bezeichnung für einen kleinen Streit, der in den Sozialwissenschaften schon seit späteren 60er Jahren ausgetragen wird. Seit nämlich der britische Ethnologe Rodney Needham einen kleinen Aufsatz mit diesem Titel in der Zeitschrift Man veröffentlicht hatte. Darin hatte er auf die Tatsachen aufmerksam gemacht, dass Perkussion fast überall auf der Welt bei Übergangsritualen verwendet wurde, bei denen man die Geisterwelt als Helfer und Führer anrief. Bei der Geburt, bei Eintritt in die Pubertät, bei Heirat und Tod. Also auf die Stammesbräuche in Schwarzafrika zum Beispiel, nicht? Die haben ja nur Perkussionsinstrumente, Trommeln, Bongo, Klirren, Rasseln, alles nur Perkussionsinstrumente. Needham hatte gefragt, warum wird Lärm durch Schlagen oder Schütteln erzeugt? So oft benutzt, um mit der anderen Welt in Verbindung zu treten. Fred und ich trafen Needham bei einem unserer ersten Gänge in die Bibliothek. Was mich faszinierte, war die Art und Weise, wie die Wissenschaftler ihre Forschungsmeinung austauschten. Needham hatte nicht vorgegeben, die Antwort zu wissen, sondern nur eine Frage gestellt. Die folgende Ausgabe von Man, die Zeitschrift, war voll mit Entgegnungen auf Needhams Aufsatz. Einige lenkten seine Aufmerksamkeit auf einen Artikel, der ein paar Jahre vorher im Bereich der Akustik veröffentlicht worden war. Er trug den Titel A Physiological Explanation of Usual Behavior, das heißt in Cremonis Involving Drums, und stammte von einem Psychologen namens Andrei Neher. Dieser hatte die Wirkung des Trommelns in einer Reihe von Laborexperimenten untersucht und herausgefunden, dass er die Gehirnwellen seiner Besuchspersonen steuern oder sie einpendeln konnte auf den Grenzbereich zwischen Alpha und Theta. Dieser Begriff bezeichnet die Tatsache, dass die meisten Ströme im Gehirn der Versuchspersonen in einem Bereich zwischen 6 und 8 Hertz in Schwingungen waren. Das ist ein sehr tiefer Bereich. Im Wachzustand befindet sich das Gehirn hauptsächlich im Alpha- und Beta-Zustand. Das heißt, die Gehirnströme fließen mit 11 bis etwa 30 Hertz. Theta bezeichnet die elektrische Aktivität des Gehirns unmittelbar vor dem Einschlafen. Und Delta die zwischen 2 und 4 Hertz im Schlaf. Neher stellte die Theorie auf, dass Perkussion, besonders von Trommeln, die Rolle des Antriebsmechanismus spielt, weil Trommeln einen Klang hervorbringen, der so dicht, so unharmonisch und schnell verklingend ist und einem solch breit gestreuten Frequenzbereich liegt, dass er den Hörmechanismus überlastet. Und diese Überlastung trägt, so Neher, hauptsächlich dazu bei, den Zustand der Trance herbeizuführen. Soweit einige Ausführungen aus dem Buch. Man hat also da darüber geforscht und das ist auch einleuchtend. Ich komme dann noch darauf zurück, wenn wir über die Neurologie sprechen. Das dichte Frequenzspektrum, was da gemeint ist, ist einfach die Wirkung eines Trommelrhythmus. Wenn ich jetzt einen Trommelrhythmus elektronisch mache, werden Sie merken, dass da unheimlich viel Obertöne drin sind, die man dann auch als Lärm empfinden kann. Nicht? Mal nur das Schlagzeug, ja? Das sind also Bongos, ja, Trommeln. Das ist ein sehr breites Frequenzspektrum, was da ausgestrahlt wird. Und zwar sind das vorwiegend unharmonische Frequenzen. Das muss ich vielleicht nochmal erklären. Wir haben ja hier so einen Projektor. So, das ist hier zum Beispiel das natürliche Obertonspektrum eines Tones. Und zwar vom tiefen C. Unten sieht man, das kann man vielleicht gleich sehen, das C da unten. Schauen Sie. Unten, ja. Das tiefe C, das ist der Ton, der jetzt erklingt, wenn ich das C am Klavier anschlage. Was Sie darüber sehen, den 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. bis oben 16 hinauf, sind die mitklingenden Obertöne oder auch Partialtöne genannt. Das ist die natürliche Struktur eines klingenden Tones, ob ich nun singe oder auf der Oboe oder wie auch immer. Diese Töne, die darüber sind, klingen leise mit und sind verantwortlich für die Klangfarbe, machen die Klangfarbe des Tones aus. Die Klangfarbe eines Tones wird nur davon bestimmt, welche dieser Töne am lautesten mitklingen. Manche klingen nur ganz leise, manche lauter, manche treten mehr hervor. Und das ist bei jedem Instrument verschieden, weil ja die Resonanzeigenschaften des Korpus, des Instrumentes immer unterschiedlich sind. Und das ist schon so, wenn Sie, die Stimme ist ja das variables Instrument, wenn Sie sagen A oder Sie sagen O oder I oder O oder U, denn es sind immer verschiedene Klänge von diesen Obertonreihen, die jetzt zurücktreten, andere treten mehr hervor. Das ist die Klangfarbe. Wenn Sie mal genau hinschauen, dann sehen Sie, dass es ein harmonisches Spektrum ist. Sie haben die Oktave 2, dann 3 die Quinte, 4 die Doppeloktave, 5 die Terz und 6 wieder die Doppelquinte, Doppelte von 3. Dann haben Sie 7 die Septime, 8, 9, 10. Das wird nochmal enger, ja. Da haben Sie die None, die Dezime, die Undezime, 11, 12 ist wieder die Quinte, nicht? Verdopplung. Und dann geht's weiter, oben werden die immer enger, die Stimme dann nicht mehr ganz. Das wird also immer enger, es wird enger als Halbtöne. Das ist jetzt einfach die natürliche Obertonstruktur, die auch der menschlichen Gehördisposition entspricht. Was Sie hier erkennen, ist was? Der beliebte Dur-Dreiklang. Die Töne, die Sie da sehen, sind der folgende. Tiefes C. Das hören Sie mit. Das erste. Jetzt kommt 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Es geht noch weiter. Aber es sind die, die man noch hören kann. Wir haben also hier CEG, den Dreiklang. Der Dreiklang ist also keine menschliche Erfindung, sondern ist ein Naturereignis, eine Naturerscheinung. Die ist drin. Und wir kommen noch darauf zu sprechen, dass die menschliche Gehördisposition genau diese Intervalle als angenehm empfindet, als wohlklingend. Das ist schöpfungsmäßig im Menschen so programmiert. Das ist beweisbar. Ich werde die Beweise auch noch bringen. Und wer sich dafür interessiert, kann auch Literatur bekommen. Ich habe das ja alles da hingelegt. Die Literaturliste liegt hier. Da liegt alles, steht alles drauf. Man kann das nachprüfen. Wenn also jetzt das Obertonspektrum, in dem Fall einer Trommel oder auch eines Beckens oder auch eines Gongs, auch bei Glocken ist es ähnlich, wenn das also jetzt sehr unharmonische Obertonsprünge hat, die also jetzt hier nicht dieses haben, sondern da liegen unheimlich viele Töne dazwischen, besonders im oberen Bereich, ist das praktisch wie eine Schrotflinte im Obertonbereich, ein hässlicher Klang, also ein Geräusch, deshalb sagt er, es wird als Lärm empfunden, das also jetzt die Gehörnerven strapaziert, weil das Gehör laut unserer natürlichen Gehördisposition, das nach diesem Muster sucht, weil es darauf programmiert ist, es findet es da nicht. Es findet es dann als Lärm, das hat er sogar gesagt. Und das gibt Stresssituationen, wenn jetzt solche Schläge in permanent gleichen Abständen kommen, wie das beim Beat und bei ähnlicher Musik der Fall ist. Nicht? Da geht das ja unerbittlich los, das hört ja nicht auf, ja. Selbst das. Oh. Und so weiter. Das war natürlich jetzt kammermusikalisch, ja. Ich muss das noch aufdrehen. Auf mindestens 10-fache Lautstärke, damit es seine Wirkung hat. Sie können auch Rockfans und auch Techno-Leute fast zur Weißglut bringen, wenn Sie die Stereoanlage oder das Radio, was oder gerade hört, wenn Sie das leiser drehen. Dann schreien die. Die brauchen die Lautstärke. Weil wir haben gehört, die Lautstärke wirkt auf ein Nervensystem und das wirkt wie eine Droge und die Droge brauchen Sie. Sie haben sich dran gewöhnt. Sie sind darauf konditioniert. Wenn Sie das leiser drehen, dann ist die Wirkung nicht mehr so. Ja, das ist damit alles erklärbar. Und es geht ja so darum, ich zeige mal eben. Jetzt noch eben ein Lichtbild über die Gehirnwellen. Hier ist eine polygraphische Aufzeichnung, beziehungsweise eine Aufzeichnung der Gehirnwellen, das sogenannte EEGs, elektrisches Enzephalogramm, ja, EEG, Elektroenzephalographie, ja. Hier sehen wir also die verschiedenen Gehirnwellen. Sie müssen jetzt zuvorhin, da links ist ein Kopf. Sehen Sie, da unten so schematisch dargestellt, die Nase ist vorn, rechts und links die Ohren. Und da sehen Sie lauter Buchstaben, A, B, C, D, E, F. Und zwischen diesen Bereichen der Kopfhaut wird man also Nadeln reinstechen und dann wird man also die elektrischen Impulse messen. Sie haben unten noch so eine kleine Andeutung. Eine Sekunde ist also jetzt dieser Querstrich, der waagerecht ist. Und der senkrechte bedeutet 200 Mikrovolt. Jetzt können Sie also ausrechnen, wie stark diese Ströme sind, die da gemessen wurden. Und links stehen immer die Buchstaben der jeweiligen Bereiche des Gehirns, die gemessen wurden. Ich war also, welche, wo die Elektroden angesetzt werden. So, jetzt schauen Sie mal Folgendes an. Links im Bereich, da haben Sie jetzt die verschiedenen Hirnwellen an verschiedenen Stellen. Sie sehen, dass die Amplitude und die Bildung der Wellen unterschiedlich ist, ganz individuell. Schauen Sie, die verschiedenen Bereiche am Gehirn sind immer etwas anders. Schauen Sie, die Frequenz ist in etwa im selben Bereich, aber ganz unterschiedliche Strukturen. Ja, dann haben wir hier das Spektrum, das ist eines gesunden Menschen. Und hier haben wir einen Mensch, der also zu epileptischen Anfällen jetzt gleich kommt. Hier läuft es also ähnlich wie links, ganz normal. Und ab hier setzen die Anfälle ein. Und jetzt schauen Sie sich mal die Kurven an. Die sind alle synchronisiert. Größere Ausschläge und zwar alle zur gleichen Zeit. Das ist das Wesen eines epileptischen Anfalls, dass diese ganzen Gehirnströme plötzlich synchronisiert werden, in Gleichschaltung. Und dann fangen die an zu zucken, ja, und so weiter. Wir haben ja gehört, dass das in der Disco schon passiert ist. Ich habe die Zeitungsvorlesung gehabt und auch durch Lichtblitze, dass sogar an die 700 Kinder gleichzeitig betroffen wurden davon durch Trickfilmzeichen, wo man das durch optische Tricks machte, diesen Wechsel, der ja, wie wir ausgerechnet haben, ungefähr knapp bei 11 Hertz lag. Das liegt im Bereich der Gehirnwellen. Und dann kommt sowas zustande. Die Trickfilmer wissen das auch. Und es wird überhaupt viel gemacht, bewusst. Ich lese davon noch was vor. Das war nun mal jetzt von der medizinischen Seite mal betrachtet, was da eigentlich so abgeht, wenn sowas eintritt. Ja, jetzt habe ich viel erzählt. Und Sie haben bisher geduldig zugehört, obwohl es um Musik geht und man Musik eigentlich mit Worten nicht beschreiben kann. Es ist ja ein ganz anderes Medium und wir müssten langsam mal auch ans Eingemachte gehen und mal was hören. Es geht heute darum, welche objektiven Wertmaßstäbe oder Richtungen gibt es in der Musik? Einige schauen ein bisschen müde rein schon. Ich glaube, ich werde Sie erstmal versuchen, etwas aufzuheitern mit einer Musik. Und wir werden sehen, ob mir das gelingt. Und zwar fangen wir mal an. Also eine Musik zum Aufheitern. Gar nicht aufgeheitert aus? Habe ich mich vergriffen? Hat sich das irgendwie aufgeheitert? Ja. In welcher Form? Beruhigt hat sich. Sind Sie dadurch fröhlicher oder munterer geworden? Gar nicht. Das war meine Absicht. Nicht. Also habe ich mich vergriffen. Ja, aus Peer Gynt, Aas ist tot. Eine sehr traurige Musik. Deshalb hat es nicht geklappt, sie aufzuheitern. Ich habe sie versucht zu provozieren, aber sie haben also erkannt, dass es in die andere Richtung geht, ja. Eine sehr schöne Musik, aber eben sehr traurig, sehr. Da sind also musikalische Parameter drin, die nicht diese aufheiternde, fröhliche Stimmung. Und das hat einen ganz bestimmten Grund in der Art der Melodie, in der Art der Harmonisation und so weiter. Aber wie gesagt, es gibt auch andere Musiken, wo man das vielleicht mit erreichen kann. Also eine andere Musik. Vielleicht geht es da besser zum Aufheitern. Und so weiter. Also es ist mir damit auch nicht gelungen. Ich habe das Experiment x-mal gemacht, auch in der Schule mit den Schülern. Mit Schülern ganz unterschiedlicher Herkunft, was musikalische Vorbildung anbetrifft und kultureller Konvention und dergleichen. Aber nicht einer in allen Klassen wurde durch solche Musik aufgeheitert, sondern alle haben sie gekannt. Nein, das schlägt ja runter, da wird man ja ganz traurig. Wenn man da depressiv veranlagt hat, dann geht es ja ganz runter. Das ist ja depressiv. Ja, aber die Richtung der Musik, die emotionale Richtung, ist die gleiche. Ganz egal, wo ich stehe, es wirkt auf den einen mehr, auf den anderen weniger. Das ist klar. Und das kommt auf den Standpunkt an, wo ich stehe. Wenn Sie am Meer stehen und das sehen, auch die Landschaft. Ich meine, Grieg hat ja seine Landschaft damit drin, seine ganze Musik. Ja. Und das ist ja gelungen. Das ist eine hochkünstlerische Musik, auch das zweite, was wir da gehört haben von Tschaikowski. Aber die Botschaft ist Depression. Ja? Und da es alle bekennen, kann man doch sagen, Musik ist nicht wertneutral, sondern es ist eine ganz bestimmte emotionale Richtung, die hier drin ist. Und wenn ich das länger höre, dann kriege ich eben diese emotionale Brille auf, die jetzt depressiv gefärbt ist. Ja, das ist also allgemein so. Ja, und das müsste ich Ihnen natürlich jetzt noch andere Musiken vorführen, wo das auch zutrifft. Wir haben leider nicht so viel Zeit. Ich habe zwar meinen ganzen Koffer voll. Wir könnten nur ein paar Stunden hier sitzen. Aber vielleicht eine, die vielleicht charakteristisch dafür ist, wo ich dann konträre Musiken vorgeführt habe. Also, ich sage dann immer zu den Schülern, jetzt gibt's eine Musik, da dürft ihr ganz traurig werden. Und dann führe ich dann diese Musik vor, wie zum Beispiel jetzt. Viele kennen das ja nicht. Die Kantate von Bach, wie so bei meiner Freude. Achten Sie aufs Arrangement. Arrangement, der geht ja in eine ganz andere Richtung. Ja, da ist Bewegung drin, da ist Schwingung drin. Das ist fast tänzerisch, ja. Aber es ist eine andere Freude als die, der Tanzbewegung auf einer Disco. Es schwingt. Es ist echt eine Widerspiegelung der Freude im Herrn. Ja? Jesu wird meine Freude, heißt der Text. Das ist getroffen. Und ich stelle mir wieder fest, dass auch bei Schülern, die gar keinen Zugang haben zu der Bachschen Musik, das auch so empfinden. Deshalb kann man also hier sprechen von gewissen objektiven Merkmalen. Wir könnten das jetzt analysieren, woran das liegt, dass das eine so wirkt, andere so wirkt. Zum Beispiel Tschaikowski war das eine Pathetik, letzter Satz. Das ist eine Harmoniebildung. Das heißt, es sind Dissonanzen. Das Ganze steht auf dem Tritonus zuerst. Eines der stärksten Dissonanzen, die am wenigsten verschmilzt. Hat den Zahlenwert 32 zu 45. Das heißt, man kommt von einer Dissonanz in die andere und das Ganze an der absteigenden Linie noch dazu. Das ist Depression. Wenn ich von einer Spannung in die andere komme, auch im Leben, ein Depressiver, das schafft einen. Das ist hier in Musik ausgedrückt. Man weiß, dass er in der Phase, in der er damals lebte, seine depressivste Phase war. Einen seiner Zeitgenossen, der von ihm in der Zeit ein Requiem für eine Totenmesse haben wollte, die er komponieren sollte, hat er geschrieben, er solle doch diese Musik bedenken. Er finde darin alles, was zu einem Requiem gehört. Oder jetzt ein anderes Beispiel. Ich mache das ja immer ganz gerne mit einfachen Liedern, damit es jeder versteht. Ich habe das ja schon mal auch in diesem Bereich hier vorgeführt. Wenn ich jetzt einen Text verändern will, ihm eine andere Bedeutung geben will, dann kann ich ein anderes Arrangement derselben Melodie geben, mit anderen Harmonien, anderes Tempo und so weiter. Und lass den Text so. Der Text kriegt eine andere Bedeutung. Das ist derselbe Vorgang, den wir haben bei Rock- und Popmusik, wenn wir da christliche Texte haben und die Musik hat die Stimulation von Disco und Amüsierbetrieb, aus der sie entstanden ist. Ja? Wir haben ja auch die Argumente gehört. Dann wird der Text abgewertet, er wird irgendwo profanisiert, er verliert seine tiefgehende Bedeutung, weil er mit Tanzmusik, also mit Modulen, also mit Musikbausteinen aus der Tanz- und Unterhaltungsmusik untermauert wird und von ihr getragen wird. Abgesehen davon, dass die Musik oft sehr viel Power hat und vom Text noch ablenkt. Und dann wird das unverbindlich, denn Tanz- und Unterhaltungsmusik strahlt Unverbindlichkeit aus. Dieser Text, der aber dort getragen wird, soll ja verbindlich aufgenommen werden von den Menschen, die ihn hören. Es geht ja um Evangelium, es geht um Leben und Tod. Das kann ich nicht mit der Geste der Unverbindlichkeit darbringen, so mit einer Keep-Smiling-Atmosphäre. Dann wird der Text entsprechend gefärbt und ich sehe die Botschaft dann durch die Brille der Emotionen, die die Musik vermittelt. Einfaches Beispiel, um das klar zu machen. Viele haben das schon mal gehört, ich habe das schon mal gemacht, ich nehme das immer gerne wieder, weil das irgendwo trifft. Sie kennen ja alle das kleine Lied. Eines der beliebtesten Kinderlieder, das kennen Sie alle, nicht? Ist auch von der ganzen Melodiebildung her so kindlich und so naiv und recht gemacht zum Text passend. Und so tief, dass das Schwänzchen ist, nicht? Auch die Melodie geht mit. Einfach, schlicht und trefflich. Ich verändere jetzt die Tonart etwas, das Tempo und die Harmonisation. Den Text brauche ich nicht singen, den kennen Sie alle, den denken Sie mit. Und jetzt überlegen Sie, ob das noch dieselben Endchen sind. Sie sind tot, sagen Sie. Wieso? Der Text sagt doch nichts darüber aus. Die Musik sagt das aus. Wissen Sie das so genau? Zumindest sind es nicht dieselben Entchen, ja? Die Emotionen des Kindes, das, das jetzt so singen würde, wären also ganz anders gepolt. Es sind nicht die Freude über die Entchen, meine Entchen schwimmen da, sondern die Entchen, die schwimmen da und das ist gefährlich. Jetzt auch noch Kopf und das Wasser. Jetzt saufen. Ja, das ist die Situation. Ja? Der Text der gleiche, aber die Bedeutung eine andere. Durch Musik. Das geht mit Musik. Ich kriege eine andere Brille auf, emotional, und sehe die Bedeutung des Textes völlig anders. Und genau das passiert, wenn ich Musik in der Gemeinde oder Arrangements mit Bands oder wie auch immer und nehme da einen geistigen Text drauf und die Musik unterstützt nicht den Text, sondern hat so viel Eigenleben, dass sie dem Text eine andere Richtung gibt. Ja? In dem Falle, wenn es also jetzt die Bausteine aus der Tanz- und Hallesmusik sind, wird der Text, wie ich schon sagte, profanisiert, abgewertet. Ja? Es ist so das billige Evangelium, die billige Gnade. Es wird dabei auch ein falsches Gottesbild verliebt. Das ist die große Gefahr. Es ist nicht der Jesus, der auch gesagt hat, wer mir nachfolgt, nimmt sein Kreuz auf sich und verleugnet sich und so weiter. Oder ihr könnt nicht sogleich der Weltfreund und Gottesfreund sein. Und die ganzen Aussprüche, die es da gibt von ihm, ja, haben sie mich verfolgt, werden sie euch auch verfolgen. Oder dergleichen. Diese tiefgehende Konsequenzen, die das hat, bis zu ihm zu bekennen, die werden ja hier völlig nivelliert. Und das gibt dann oft auch Bekehrungen, die aufgrund der Emotionen dieser Musik passieren und die halten meist nicht lange. Jetzt wollte ich Ihnen noch etwas vorlesen aus der Forschung der Musikpsychologen, auch mal von der wissenschaftlichen Seite. Auch da sind die Meinungen eindeutig. Es geht ja schon im Griechentum los. Platon konnte schon zeigen, dass bestimmte Tonarten zum Kampf anspornen, andere zur Liebe anregnen. So können wir daraus höchstens schließen, dass zu jener Zeit bestimmte Musikformen aus Überlieferung und Brauch mit besonderen Verhaltensformen und Bedeutungsinhalten in Beziehung gebracht wurden, also einer kulturellen Überlagerung unterworfen waren. Es hat mal jemand gesagt, es ist auch wichtig, immer die Musik zu beurteilen, von dem Standort her, wo sie entstanden ist, für die sie konzipiert ist, also der Standort ihrer Ausführung. Wenn es also der Standort von Amüsierbetrieb und Disco ist, dann werden da andere Emotionen vermittelt, als wir sie brauchen für den evangelikalen Bereich. Und das ist hier gemeint, kulturelle Überlagerung unterworfen. Damals wie heute können wir bestimmte Musikformen als Träger der Mitteilung, als Kommunikationsmittel betrachten, die wir subsemantisch nennen wollen. Also unterschwellige Bedeutungen sind da drin. Die Homogenität der Wahrnehmung und zum Teil der im emotionellen Bereich erzeugten Wirkung wird höher sein, wenn der betroffene Einzelne noch mehr vermaßt, das heißt im Kollektiv von Menschen zum Objekt wird, nicht mehr Subjekt, sondern eben Zuhörer ist. Das ist der gruppendynamische Prozess. Wenn viele eingependelt werden, stellt sich da so eine Einheit her. Sie haben eine Kommunikation auf emotionaler, das heißt seelisch-körperlicher Basis. Die Leute werden eingependelt, wie wir schon gehört haben, was auch der Rockdrummer gesagt hat. Und sie haben dadurch wirklich Kommunikation. Das heißt, ein Gemeinschaftsgefühl stellt sich tatsächlich ein mittels Musik. Gruppendynamik mittels Musik. Und dieses Gemeinschaftsgefühl, das sie alle erleben, empfinden sie dann als vom Heiligen Geist gewirkt. Wir müssen aber wissen, dass der Heilige Geist niemals gruppendynamisch wirkt, sondern er wirkt immer individuell. Er überführt immer erst von Sünde. Wir wissen das ja nicht, Johannesbrief. Und es ist so, dass diese Freude im Herrn, die sie meinen zu haben, eben eine Freude ist, die körperlich gepolt ist. Das wird ja immer bestätigt. Ich habe Ihnen ja gesagt, genug Sachen vorgelesen. Wir müssen halt wissen, dass Gott niemals über den seelisch-körperlichen Bereich wirkt, sondern er wirkt nur über die geistliche Komponente. Das wird ja auch in der Bibel bestätigt in verschiedenen Stellen. Wir kommen ja noch dazu über die biblischen Kriterien diesbezüglich. Das sparen wir uns mal auf für morgen. Aber ich möchte das diesmal doch schon mal erwähnen. Die wichtigsten Stellen sind folgende. Hiob 32,8. Jedoch der Geist ist es in den Menschen, der Odem des Allmächtigen, der sie verständig macht. Dann 1. Korinther 2,13. Die Verkündigung, welche wir auch verkündigen, nicht in Worten gelehrt durch menschliche Weisheit, sondern in Worten gelehrt durch den Geist, mitteilend geistliche Dinge durch geistliche Mittel. Also der Zweck heiligt nicht die Mittel, wie manche Leute meinten, die ich vorgelesen habe, sondern es geht hier darum, wenn wir die Bibel betrachten, wir müssen mitteilen geistliche Dinge, also geistliche Botschaften, Bibeltexte, durch geistliche Mittel. Eine Musik, die vorwiegend im körperlichen Bereich wirkt, wie wir an genügend Beispielen gesehen haben, und den seelischen Bereich über den körperlichen Bereich bewegt, ist niemals geistlich gepolt. Und niemals kann darin das Wort vom Kreuz Wurzeln schlagen. Sondern es geht immer über die geistliche Komponente des Menschen, der ja diese drei Komponenten hat, Geist, Seele, Leib, wie die Bibel gesagt. Wir müssen das so nehmen, wie es steht. Alle wissen das, dass das so ist. Auch die Atheisten und Ärzte wissen das, dass es einen seelischen Bereich gibt. Aber keiner weiß, wie das funktioniert. Wir werden es nie ganz ergründen. Aber wir wissen, diese drei Komponenten im Menschen existieren real. Und deshalb ist es wichtig, jetzt auch, was Musik betrifft, geistliche Mittel anwenden. Wie das funktioniert, werden wir noch an Beispielen sehen. Eine andere Textübersetzung, Sprüche 27, ein ganz wichtiger Vers. Der Geist des Menschen ist es, eine Leuchte Jahwes, durchforschend alle Kammern des Leibes. So sagt es die Elberfelder. Luther übersetzt, eine Lampe des Herrn ist des Menschen Geist und bringt durch zu allen Kammern des Leibes. Eine andere Übersetzung heißt, der Geist des Menschen ist eine Leuchte des Herrn, durchforscht alle Kammern des Leibes. Da steht eine Anmerkung bei einer Elberfelder noch, bei der neuen. Der Herr bewacht den Atem des Menschen. Eine noch treffende Übersetzung ist von Buber, profunder Kenner der hebräischen Sprache, der sagt, eine Lampe von ihm ist des Menschen Atemgeist und dringt durch in alle Kammern des Busens. Wir werden darauf zurückkommen, was das bedeutet in Bezug auf Musik. Atemgeist. Interessant ist auch die Etymologie des Wortes Atem. Pneuma, wie die Griechen sagen, hat eine Doppelbedeutung. Der seelische Bereich, der geistig-seelische Bereich im Menschen und der Atem des Menschen. Das hat was miteinander zu tun. Wir kommen darauf noch zu sprechen, wenn ich über Rhythmus spreche, weil ich Ihnen den Nachweis bringe, dass der Rhythmus der Rockmusik und noch mehr der Technomusik ein schöpfungswidriger Rhythmus ist, der den Atemrhythmus völlig ignoriert. Das müssen wir am Beispiel noch klar machen. Nur das jetzt mal vorweg. Es gibt noch andere Stellen aus der Bibel, wo man das in der Weise herauslesen kann.